So. Könnt ihr gut sehen da hinten? Ja. Schön. Die Gefährdung unseres Landes durch radikale Widerstandsgruppen erhöht sich von Tag zu Tag. Es ist an der Zeit, dass sich Politik und Öffentlichkeit den Tatsachen stellen. Es leben Menschen unter uns, die einen völlig unverdächtigen Lebenswandel führen und doch die Bereitschaft in sich tragen, auf gewalttätige Weise gegen die Methode und damit gegen jeden Einzelnen von uns zu kämpfen. Jederzeit können harmlos wirkende Menschen, Nachbarn, Bekannte, Kollegen, Kommilitonen für einen Anschlag aktiviert werden. Die Tätertypologie der Terroristen ist aufgrund der Tarnung in alltäglichen Lebens- und Arbeitswelten schwer zu erfassen. Zwar liegen dem Methodenschutz umfassende Kenntnisse über operative Ressourcen, Agitationspläne und Kommunikationsstrukturen in den Kernzellen der RAK vor. Das Netzwerk von Sympathisanten, fanatisierten Einzelkämpfern und unabhängigen Widerstandsgruppen ist jedoch weit und selbst bei sorgfältigster Sicherheitsarbeit kaum zu überblicken. RAK steht für Recht auf Krankheit. Eine Forderung, die dem gesunden Menschenverstand aufs Radikalste widerspricht. Die Angehörigen der RAK sind keine Geisteskranken, nicht einmal Außenseiter, Gescheiterte oder Unterprivilegierte. Wir haben es mit normalen, durchaus intelligenten Menschen zu tun. Die RAK ist keine Form organisierter Kriminalität, sondern ein Netzwerk. Die Methodenfeinde stehen in lockerer Verbindung zueinander, was die Bedrohung noch größer macht. Zufälligkeit und Chaos in der Struktur verschafft der Gesamtbewegung fast eine Art Unangreifbarkeit. Die Frage ist nicht, wann die Bombe platzt, sondern genau wann. Behörden tun alles, um jeden einzelnen Bürger zu schützen, aber sie sind auf unsere Unterstützung angewiesen. Zivile Wachsamkeit ist gefragt. Methodenschutz geht alle an und darf nicht zum hilflosen Selbstbetrug eines wohlmeinenden und friedliebenden Systems verkommen. Bürger, haltet die Augen offen. Ja, bitte? Also, wie können sich in einer vernünftigen Gesellschaft derart unrationale Strömungen entwickeln? Entschuldigung, aber das klingt doch so verdammt nach 20. Jahrhundert, oder? Sagen Sie uns, Herr Kramer, was sind das für Leute? Ja, mit dem 20. Jahrhundert liegen Sie gar nicht so falsch. Was die Anti-Methodisten auszeichnet, ist ein reaktionärer Freiheitsglaube, der seine Wurzeln tatsächlich im 20. Jahrhundert hat. Sämtliche Ideen der RAK berufen auf ein Missverständnis der Aufklärung. Entschuldigung. Ja, bitte. Aber die Methode, die begreift sich doch selbst als eine logische Folge der Aufklärung. Das macht die Sache ja so kompliziert. Sie müssen sich vorstellen, dass nicht wenige Anti-Methodisten ursprünglich überzeugte Anhänger der Methode gewesen sind. Ja, bitte. Also, Sie stammen also aus der Mitte unserer Gesellschaft? Ja, gewiss. Aha. Das sind Menschen wie Sie und ich. Auch Sie haben begriffen, dass Freiheit kein Synonym für Verantwortungslosigkeit ist. Aber der Irrtum der RAK liegt darin, einen Krebspatienten, der sich täglich selbst beim Sterben zusieht, als frei zu bezeichnen. Einen Menschen, der am Ende nicht mehr in der Lage ist, das Bett zu verlassen. Das ist ein blanker Zynismus. Methodenfeinde sind Zyniker. Nur, und dieses Detail ist mir wichtig, nicht aus Bösartigkeit, sondern aus Unwissen. Der methodenrechtliche Anspruch auf Gesundheit ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Das heißt jedoch auch, dass eine Frau, die vor 34 Jahren geboren wurde, keine persönlichen Erinnerungen mehr an körperliches Leiden hat. Sie kann sich heute nicht mehr vorstellen, was die Sterbestatistiken aus dem Jahr 2009 bedeuten. Für sie ist Krankheit ein historisches Phänomen. Also ich wurde vor 34 Jahren geboren. Also ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Also ausgerechnet das perfekte Funktionieren der Methode führt also dazu, dass man ihren Sinn vergisst. Nun malen wir uns aus, wie diese 34-jährige Frau plötzlich in eine schwierige emotionale Situation kommt. Ihre persönlichen Bedürfnisse scheinen mit einem Mal den Anforderungen der Methode zu widersprechen. Jeder von uns ist Egoist. Und eine gelegentliche Kollision unserer Wünsche mit der allgemeinen Übereinkunft kann als alltäglich gelten. Gerade ein intelligenter Mensch gesteht sich aber nicht gern ein, dass er sich in einer völlig banalen Konfliktsituation befindet, die nur durch ein ebenso banales Bezwingen seiner momentanen Verwirrung lösbar wäre. Stattdessen erhebt er seine Lage zum Grundsatzproblem. Statt an sich selbst zu zweifeln, zweifelt er am System. Also, und diese exemplarische Zweiflerin, die gerät dann auf die schiefe Bahn? Sie gerät in einen Teufelskreis. Aha. Mit jeder inneren oder äußeren Bewegung, die sich gegen die Methode richtet, löst sie eine Reaktion aus, die ihren Zweifeln recht zu geben scheint. So ist das menschliche Leben. Ein Fingerschnippen und man befindet sich außerhalb der Normalität. Es gibt ja umfangreiche Studien zum Zusammenhang zwischen dem allgemeinen und dem persönlichen Wohl. Die Methode definiert die Übereinstimmung von allgemeinem und persönlichem Wohl als normal. Wer sich selbst nicht als normal in diesem Sinne begreift, wird es in den Augen der Gesellschaft auch nicht sein. Außerhalb der Normalität herrscht Einsamkeit. Es ist wirklich verblüffend, wie Sie eine hochkomplexe Materie zu einfachen Erkenntnissen ordnen. Sagen Sie uns noch eins, Herr Kramer. Mhm. Müssen wir mit einem rapiden Anwachsen von Antimethodismus rechnen, je weiter wir uns von den historischen Anfängen entfernen? In der Tat. Und damit rechnen wir. Wirklich? Und darauf sind wir vorbereitet. Es wäre reine Dummheit, den Grad der Bedrohung zu unterschätzen. Wir dürfen nicht vergessen, welche Ereignisse und Umstände den Anstoß zur Entwicklung der Methode gaben. Nach den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts hat ein Aufklärungsschub zur weitgehenden Entideologisierung der Gesellschaft geführt. Begriffe wie Nation, Religion, Familie verloren rapide an Bedeutung. Eine große Epoche der Abschaffung begann. Zur Überraschung aller Beteiligten fühlten sich die Menschen zur Jahrtausendwende jedoch nicht auf einer höheren Zivilisationsstufe, sondern vereinzelt und orientierungslos, sprich nah am Naturzustand. Man redete ununterbrochen vom Werteverfall. Man hatte jede Selbstsicherheit verloren und fing an, einander wieder zu fürchten. Angst regierte das Leben der Einzelnen. Angst regierte die große Politik. Es war übersehen worden, dass auf jeder Abschaffung auch eine Neuschaffung folgen muss. Was waren die konkreten Folgen? Geburtenrückgang. Die Zunahme stressbedingter Krankheiten, Amokläufe, Terrorismus. Dazu eine Überbewertung von privaten Egoismen, das Schwinden von Loyalität und schließlich der Zusammenbruch der sozialen Sicherungssysteme. Chaos, Krankheit, Verunsicherung. Die Methode hat sich der Probleme angenommen und sie gelöst. Daraus folgt logisch. Wer die Methode bekämpft, ist ein Reaktionär. Er will zu einem Zustand gesellschaftlicher Auflösung zurück. Er wendet sich nicht abstrakt gegen eine Idee, sondern ganz konkret gegen das Wohlbefinden und die Sicherheit eines jeden von uns. Antimethodismus ist ein kriegerischer Angriff, den wir mit Krieg begegnen werden. Haben Sie das verstanden? Was? Schön, Sie zu sehen, Frau Holl. Weniger schön, dass ich Sie vorladen musste. Ich bitte Sie zunächst um einige persönliche Angaben. Ich bin Naturwissenschaftlerin, keine Terroristin. Kommen Sie. Sie reden doch so gern. Jetzt haben Sie die Gelegenheit dazu. Was denken Sie über unser politisches System? Gut, naja, dann erzählen Sie mal, was verbinden Sie mit dem Begriff Gesundheit? Bitte. Schön. Also, der Mensch ist verblüffend unpraktisch konstruiert. Also im Gegensatz zum Menschen lässt sich jede Saftpresse aufklappen, in ihre Einzelteile zerlegen, säubern, reparieren und wieder zusammenbauen. Verstehen Sie auch, warum die öffentliche Vorsorge sich nicht um Saftpressen, sondern um Menschen bemüht? Ja. Wie kommt es dann, dass Sie sich seit Wochen sämtlichen obligatorischen Kontrollen entziehen? Das tut mir leid. In gewisser Weise. In gewisser Weise. Frau Holl, Sie werden sich nicht an mich erinnern, aber ich kenne Sie. Ich weiß, was Sie durchmachen. Was passiert ist, lässt sich nicht ungeschehen machen. Aber die Gesundheitsordnung bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Ich kann Ihnen einen medizinischen Betreuer bestellen, auch ein Kuraufenthalt wäre denkbar. Anschließend werden Sie bei der Wiedereingliederung in Beruf und Alltag eine... Was soll das heißen? Nein, danke. Frau Holl, Sie sind organisch völlig gesund, aber Ihre Seele leidet. Sind wir uns soweit einig? Ja. Warum wollen Sie sich da nicht helfen lassen? Entschuldigung, aber ich hielt meinen Schmerz für Privatangelegenheit. Privatangelegenheit? Frau Holl, ich muss Sie bitten, mir zu erklären, was Sie mit Privatangelegenheit meinen. Ich will nur Ruhe. Bitte setzen Sie sich. Ich bin kein Schulmädchen. Es gibt Dinge, die brauchen Zeit. Um nichts anderes bitte ich Sie, um Ruhe und Zeit. Was geschehe, wenn Sie krank würden? Ein Arzt würde sich um mich kümmern. Und wer käme dafür auf? Ich könnte das selbst bezahlen. Und wenn Sie mittellos wären, soll die Gemeinschaft Sie verenden lassen? Wenn wir vernünftig denken, schuldet die Gemeinschaft Ihnen Fürsorge in der Not. Dann aber schulden Sie der Gemeinschaft das Bemühen, diese Not zu vermeiden. Ist das logisch? Ich könnte die Krankheit ertragen. Oh, Frau Holl, wissen Sie, wovon Sie da sprechen? Kennen Sie körperliche Schmerzen, die in der Lage sind, Ihnen den Verstand zu rauben? Wissen Sie, was die Leute in früheren Zeiten durchgemacht haben? Das Wesen dieser Menschen war die Angst. Ist es nicht ein großes Glück, dass wir diesen Zustand überwunden haben? Stimmen mir zu, Frau Holl. Sehe ich ihn an. Es liegt in Ihrem Interesse, jede Form von Krankheit zu vermeiden. In dem Punkt decken sich Ihre Interessen mit jenen der Methode. Und auf diese Übereinstimmung stützt sich unser gesamtes System. Es besteht eine enge Verbindung zwischen dem persönlichen und dem allgemeinen Wohl, die, dass in solchen Fällen kein Raum für Privatangelegenheiten lässt. Das weiß ich doch. Dann geht es Ihnen nicht darum, die Grundsätze der Methode in Frage zu stellen. Ich bin Naturwissenschaftlerin. Also niemand weiß besser als ich, dass jedes biologische Leben darauf abzielt, Wohlbefinden zu erreichen und Schmerz zu vermeiden. Nur ein System, das diesen Zielen dient, ist legitim. Entschuldigung, aber ich bitte Sie aufrichtig, meine Verfassung nicht mit Querulantentum zu verwechseln. Ich bin nicht ganz bei mir. Vielleicht rede ich wirr, aber ich bin keine Antimethodistin. So habe ich Sie ja nicht eingeschätzt. Ihren Antrag bitte. Ich will meine Ruhe. Die Methode gründet sich auf Gesundheit ihrer Bürger und betrachtet Gesundheit als Normalität. Aber was ist normal? Also einerseits alles, was der Fall ist, das Gegebene, Alltägliche. Andererseits bedeutet normal etwas Normatives, also das Gewünschte. Auf diese Weise wird Normalität zu einem zweitschneidigen Schwert. Man kann den Menschen am Gegebenen messen und zu dem Ergebnis kommen, er sei normal, gesund und folglich gut. Oder man erhebt das Gewünschte zum Maßstab und stellt fest, dass der Betreffende gescheitert ist, dann ja ganz nach Belieben. Solange man dazugehört, dient dieses Schwert der Verteidigung. Befindet man sich draußen, stellt es eine schreckliche Bedrohung dar. Es macht krank. Die Naturwissenschaft hat die lange Ehe zwischen dem Menschen und dem Übermenschlichen geschieden. Die Seele, Spross dieser Verbindung, wurde zur Adoption freigegeben. Geblieben ist der Körper, der zum Zentrum aller Bemühungen macht. Der Körper ist uns Tempel und Altar, Götz und Opfer. Heilig gesprochen und versklavt. Der Körper ist alles. Eine Entwicklung von zwingender Logik. Verstehen Sie, was ich sage? Jedes Wort. Weiter. Schön. Wer in der Lage ist, das Zwingende einer Entwicklung zu erkennen, sieht keinen Sinn darin, sich gegen den Lauf der Dinge zu stemmen. Sie wollen über Methodenfeinde reden. Über die RAK. Über Revolution. Ich werde Ihnen sagen, was ich von Revolutionen halte. Revolution ist, wenn sich die Gruppe der Vielen gegen die Gruppe der Wenigen erhebt, welche eine Zeit lang für sie die Entscheidungen treffen durfte, obwohl sich die Wenigen durch nichts von den Vielen unterscheiden. Was würden Sie denken, wenn Sie ein Rudel Wölfe sehen, das einen Anführer totbeißt? Ja, Zeit für einen neuen Chef, würden Sie denken. Die Natur regelt Ihre Angelegenheiten. Es ist einfach. Wenn wir von Revolutionen sprechen, von Macht und Unterlegenheit, Politik, Methode, Wirtschaft, allgemeinem und persönlichem Wohl und wenn wir noch tausende anderer Begriffe erfinden, um zu erfassen, was uns wichtig und kompliziert erscheint. Es bliebe doch immer nur eins. Eine Sache unter Menschen. Oh, seit keine Götter mehr im Spiel sind, ist das alles reichlich banal geworden. Ein Rudel Wölfe, das alle paar Jahre sein Leittier vertreibt. Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die den Geist an den Körper verraten hat. Ja, ich entziehe einem Körper das Vertrauen, der nicht mein eigenes Fleisch und Blut, sondern eine kollektive Vision vom normalen Körper darstellen soll. Ich entziehe einer Normalität das Vertrauen, die sich selbst als Gesundheit definiert. Und ich entziehe einer Gesundheit das Vertrauen, die sich als Normalität definiert. Ich entziehe einem Herrschaftssystem das Vertrauen, das sich auf Zirkelschlüsse stützt. Ich entziehe einer Sicherheit das Vertrauen, die eine letztmögliche Antwort sein will, ohne zu verraten, wie die Frage lautet. Ich entziehe einer Philosophie das Vertrauen, die vorgibt, dass die Auseinandersetzung mit existenziellen Problemen beendet sei. Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle des Bürgers verlangt. Ich entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat. Ich entziehe einer Politik das Vertrauen, die ihre Popularität allein auf das Versprechen eines risikofreien Lebens stützt. Ich entziehe einer Wissenschaft das Vertrauen, die behauptet, dass es keinen freien Willen gäbe. Ich entziehe Eltern das Vertrauen, die ein Baumhaus Verletzungsgefahr und ein Haustier Ansteckungsrisiko nennen. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der besser weiß, was gut für mich ist als mich selbst. Ich entziehe jenem Idioten das Vertrauen, der das Schild am Eingang unserer Welt abmontiert hat, auf dem stand: Oh, Vorsicht, Leben kann zum Tode führen. Herr Kramer? Ich entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die aus Menschen besteht und trotzdem auf der Angst vor dem Menschlichen gründet. Ich bin überzeugt, dass sich aus dem natürlichen Lebenswillen ein politisches Recht auf Gesundheit ergibt. Ich bin überzeugt, dass ein System nur dann gerecht sein kann, wenn es an den Körper anknüpft. Denn nur im Körper, nicht im Geiste, sind wir einander gleich. Und ich bin überzeugt, dass dieses Menschenbild allen anderen historisch überlegen ist. Erst nannten wir es Christentum, dann Demokratie. Heute nennen wir es Methode. Immer absolute Wahrheit. Immer das reine Gute. Immer das zwingende Bedürfnis, die ganze Welt damit zu beglücken. Was sollte denn vernünftigerweise dagegen sprechen, Gesundheit als Synonym für Normalität zu betrachten? Das Störungsfreie, das Fehlerlose, Nichts anderes taugt zum Ideal. Oh ja, brennt das Land nieder. Reißt das Gebäude ein. Oh, holt die Guillotine aus dem Keller. Tötet Hunderttausende, plündert und vergewaltigt, hungert und friert. Und wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann gebt auch Ruhe. Ihr könnt euch feige nennen oder vernünftig, handelt euch für Primatmänner, für Mitläufer oder Anhänger des Systems, für unpolitisch oder individuell, für Verräter an der Menschheit oder treue Beschützer des Menschlichen. Es macht keinen Unterschied, darf man? Tötet oder schweigt. Alles andere ist Theater. Komische Fanatikerin. Dankeschön.